EBZ am Mittag schreibt: In den Stunden, als das Attentat bekannt wurde, gab es nicht einen einzigen unter uns, dem nicht der Atem über dieses Verbrechen stockte. Zugleich aber wird jeden von uns ein Gefühl unsagbaren Dankes an die Vorsehung durchströmt haben, denn der Führer lebt. Der Allmächtige, der bisher des Führers Weg in so sichtbarer Weise segnete, vor allem an jenem grauen Novembertag heute vor genau 16 Jahren, schützte und beschirmte auch gestern den Führer, als er mit seinen Kameraden von einst mit seiner alten Garde an jener Stätte weilte, die schon in den Jahren des Kampfes die Hauptstätte der Bewegung war.